Nikolai, was war dein Eindruck jetzt des Interviews? Ja, ich dachte nicht, dass es so schlimm werden würde. Ich dachte tatsächlich, jedenfalls klang es in den Mails vorher immer so, dass wir uns unterhalten wollen. Ja, dass es wirklich dem Herrn Mikroski darum geht, zu erfahren, was bewegt mich oder wie tickt so ein Rechter, so ein typischer. Ne? Aber was es wozu sich entwickelt hat, war, dass der Herr mich beleidigt hat, laut wurde. Ja, er hat mich in irgendeine Ecke gestellt, hat mir Dinge in den Mund gelegt. Er meinte, was ich tun würde, wäre Dog Whistling. Das heißt, ich sage Dinge, das nicht alle verstehen, sondern nur manche, so wie das bei der Hundepfeife ist, die nur die Hunde hören. Dann habe ich gefragt, okay, aber wer sind denn jetzt in diesem Fall die Hunde, die es hören? Und er hat es offenbar auch verstanden, was ich gesagt habe. Ich weiß nicht, was das über ihn aussagt. Nun ja, also das war dieses Interview. Ich fand es hochinteressant, aber eigentlich auch ein bisschen vorhersehbar. Auf den Film bin ich gespannt. Soweit erstmal. Dann wohl an. Also noch eine Frage, ja, habe ich noch. Er hat dir doch in der Mail zugesichert, dass wir das Interview aufzeichnen dürfen. Richtig. Ne? Ja. Und senden dürfen. Aber erst, nachdem der Film erschienen ist. Und wann erscheint er? Im September. Okay. Ja? Aber dann können wir es veröffentlichen. Gut. Gut, danke. Oi, wei, ja schnelle, gibt schon mehr Kuschelle. Oi, wei, ja schnelle, Herr Nehm, Sie agitieren fast täglich mit selbstproduzierten Videos auf Ihrem YouTube-Kanal gegen Stadt, die Regierung, die Ausländer, gegen alles, was politische Linke erzählt. Was ist eigentlich Ihre Motivation? Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, ich agiere für etwas, nämlich für Völkerverständigung, für Frieden und für Freiheit und vor allen Dingen für ein freies deutsches Volk und ein freies Deutschland. Und was ist ein freies Deutschland und ein freies deutsches Volk für Sie? Für mich ist es insbesondere, dass wir so leben können, wie wir leben wollen, wir Deutschen. Und im Moment ist das leider nicht gewährleistet. Das heißt, ja, viel Musik wird zum Beispiel gespielt im Radio, die nicht deutsch ist. In anderen Ländern gibt es eine Quote, die eingehalten werden soll. Hier scheint mir das völlig willkürlich zu sein, als ein Beispiel. Viele andere Dinge, die uns Deutschen aus meiner Sicht nicht gut tun, die dem deutschen Leben in Deutschland entgegenstehen. Wenn Sie sagen wir, was meinen Sie? Mit wir meine ich diejenigen, die sich als Deutsche bezeichnen und die auch Deutsche sein möchten. Und wie bezeichnet man Deutsch zu sein? Was es ausmacht, Deutsch zu sein? Mhm. Also eine Sache ist, dass man sein Land liebt, sein Volk liebt, dass man gerne hier lebt und dass man sich nicht schlecht fühlt, wenn man sagt, ich bin Deutscher. So, das ist etwas ganz Grundsätzliches, denn viele haben, wir sagen mal so, viele sehen sich als Deutsche aber immer in so einer Schuldumgebung. Und das ist etwas, was ich den Deutschen auch ein bisschen nehmen möchte. Einfach wieder froh zu sein und selbstbewusst zu sagen, ich bin Deutscher und das möchte ich auch sein. Mhm. Aber wer sind diese Menschen, diese Wir? Weil wenn es gibt eine Wir, natürlich es gibt eine Sie. Ja, ich entdecke die gerade erst. Es ist tatsächlich... Eine Politikerin sagte mal, also abgesehen von der Sprache, gibt es eigentlich keine deutsche Kultur. Und das ist etwas, was ich auch schon mal von einem Deutschen auf der Buchmesse gehört habe. Jetzt, da ich so viel unterwegs bin und so viele Menschen kennenlerne, lerne ich tatsächlich auch die deutsche Kultur erst richtig kennen. Das heißt, es gibt Gruppen von Menschen, die pflegen das noch. Die singen deutsche Lieder, wenn sie sich treffen. Die tanzen deutsche Volkstänze. Die leben das deutsche Wesen. Und das ist etwas, was recht verschütt gegangen ist. Nach dem Krieg, ich weiß nicht, wie es vor dem Krieg war, ich denke, da gab es noch viel mehr. Die ganze Wandervogelbewegung, die sich eben auch am deutschen Wort gelabt haben. Und das ist jetzt verschütt gegangen. Und eben, das sind diese Wir, die das leben wollen. Die eben diesen ganzen Amerikanismus, der rüber schwappt, nicht als ihrs betrachten. Ich bin seit 8 Monaten Deutscher. Wo gehöre ich in Ihrer ganzen Bild zu Deutschland? Das müssen Sie wissen. Sie müssen wissen, ich frage Sie, wie Sie weil sich Sie fühlen. Sie sagen, dass eigentlich, es gibt eine sehr spezifische Definition, was Deutsch und was Deutschland ist. Sie haben das definiert. Aber Sie sagen, dass man gehört nicht zu dieser Definition, man ist eigentlich nicht Deutscher. Also gehört nicht zu dieser Definition. Naja, das ist ja ganz einfach. Lieben Sie Deutschland? Lieben Sie das deutsche Volk? Ich benutze wohl nicht die deutsche Volk. Für mich, das ist eine unappetitliche Sache. Ja. Ich bin sehr froh und glücklich, meine deutsche Pass zu kriegen. Ich liebe in Berlin zu leben. Ich liebe meine deutschen Freunde. Ich liebe mein Open House. Mhm. Und ich bin eigentlich ein großer Privileg, ein deutscher Pass zu kriegen. Mhm. Und viele Menschen haben ein Problem, einen Pass in dieser Zeit zu kriegen. Aber sie sind nicht verantwortlich für die Definition, über was Deutschland ist für mich. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, wer das Land liebt und wer sich als Deutscher fühlt. Und wenn Sie einen deutschen Pass haben, Personalausweis nehme ich mal an, dann sind Sie ein Staatsbürger der BRD. Sie sind dadurch aber kein Angehöriger des deutschen Volkes. Das Wort mögen Sie nicht, aber auch das disqualifiziert Sie auch gerade als Deutscher. Ein Deutscher sagt, es gibt ein deutsches Volk und ich bin ein Teil davon. In unserem Film geht es um den Thema Antisemitismus. Welche jüdischen Stereotypen stimmen denn Ihrer Meinung nach? Jüdische Stereotypen? Sie meinen der Geldgierige zum Beispiel, sowas in der Art? Sie können mir sagen, was die Stereotypen sind. Also Stereotypen grundsätzlich helfen einmal die Welt zu ordnen und natürlich gibt es Stereotypen, die treffen nicht zu. Ich würde sagen zum Beispiel die dumme Blondine. Es gibt ganz viele blonde Frauen, die sind sehr schlau. Das ist etwas, was eben so künstlich eingeführt wurde. Das heißt, ich überprüfe es auch gerne. Was jetzt jüdische Stereotypen betrifft, klar, da gibt es auch viele, also eben der jüdische Banker. Es gibt auch hunderte Tausende nicht-jüdische Banker. Ja, ich meine, also das ist etwas ein Stereotyp. Mhm. Ja? Und dann kann man sich einfach mal angucken, die großen Banken, wer sind die Vorstände? Und da findet man eben einen exponentiell hohen Anteil an Juden in den Vorständen, der im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil eben exorbitant hoch ist. Gibt es andere Beispiele von jüdischen Stereotypen? Weil Sie benutzen es regelmäßig, Sie beschäftigen mit der jüdischen Stereotypen in Ihren Videos. Tue ich das? Wo zum Beispiel? Kommen Sie das im Moment, aber Sie benutzen jüdische Stereotypen und Sie reden über jüdische Stereotypen. Und ich habe Interesse über andere Stereotypen zu sagen. Der Banker, gibt es andere Beispiele? Also wenn Sie sagen, dass ich über jüdische Stereotypen rede, dann würde mich interessieren, worüber denn noch? Wir kommen zurück später. Okay. Ab wann ist man Antisemit? Antisemit? Das ist auch überhaupt ein interessantes Wort, weil was steht denn dem entgegen? Wenn es Antisemitismus gibt, muss es auch einen Semitismus geben. Was würden Sie denn sagen, was ist denn Semitismus? Gibt es das? Nein, ich antworte nicht Ihre Frage, Sie antwortet meine Frage. Ach so ist das. Ja, das ist, was wir machen. Ja, aber Sie sehen, das ist das Problem. Antisemitismus ist ein unspezifischer Ausdruck, der erstmal alles umfassen kann und wiederum nichts. Denn die Semiten ist ja eine Sprachfamilie aus dem arabischen Raum. Und ganz viele Juden, die kommen ursprünglich ja nicht aus diesem arabischen Raum, deswegen passt der Begriff Antisemitismus eigentlich nicht. Ich würde eher sagen Antijudaismus oder Antizionismus, sowas kann man vielleicht sagen. Ab wann ist man ein Antijudismus? Wann sagt Judenhasser? Ab wann man ist ein Judenhasser? Wenn ein Jude zu einem sagt, man sei ein Judenhasser. Nur dann. Ich würde sagen, das ist relativ verlässlich, denn allein wenn man die Frage stellt nach dem Einfluss jüdischer Menschen in der Finanzbranche oder in den Medien oder wo auch immer, wird das gleich als antisemitisch gedeutet. Oder eben der Begriff antisemitisch wird eben da verwandt. Ich würde sagen antijudaistisch. Und deswegen kann man eigentlich sagen, tatsächlich, wenn jemand von einem Juden als Antisemit bezeichnet wird, dann ist er einer. Das ist letztendlich der Faktor. Weil Fragen zu stellen nach Zusammenhängen ist ja noch keine Wertung, ist keine Beleidigung. Also ich kann zum Beispiel ein Antigermanist sein, indem ich sage, Deutschland, du mieses Stück Scheiße. Ich wäre zum Beispiel ein Anti-Israeli, wenn ich sagen würde, Israel geht zur Hölle oder sowas in der Art. Ja? Das würde mich dann dazu qualifizieren. Aber Fragen zu stellen, Zusammenhänge aufzuzeigen, das ist aus meiner Sicht eben weder Antisemitismus noch Antijudaismus. So, Sie haben gesagt, dass ein Jude kann die Definition von sagen, was wer ein Antisemit ist. Ein Jude kann das sagen. Ja, es gab ja mal diesen schönen Spruch, ich weiß nicht genau von wem der war, aber ein Antisemit ist nicht jemand, der Juden nicht mag, sondern jemand, den Juden nicht mögen. Gut, so ich bin Jude, wie Sie wissen, und ich würde sagen, Sie sind ein großer Antisemit. Das dachte ich mir, und das passt ja genau in die Definition, die ich eben gemacht habe. So, lassen wir ein paar Videos schauen, weil wir können, Sie haben ein paar Videos. Ich möchte ein bisschen Kommentar von Sie haben. Ja. Wir haben erstens von der Tag Berlin trägt Kippa. Sie haben gefilmt diese Sache. Und deswegen wurde eine Solidaritätsveranstaltung durchgeführt gestern unter dem Motto Berlin trägt Kippa. Warum machen Sie diese Spiele? Warum präsentieren Sie die Kippa so in der Form? weil ich die ganze Veranstaltung nicht gut fand. Ja, aber Sie präsentieren Vicky Park in einer Form von lächerlicher Poesie. Die ganze Veranstaltung war aus meiner Sicht lächerlich tatsächlich. Aber Sie nehmen ein sehr, sehr potent politisches Symbol, Vicky Park, und Sie präsentieren die Vicky Park in einer Form, das eigentlich ist, ich würde sagen, riesig antisemitische Darstellung. Ja, das kann ich mir denken, dass Sie das so sehen. Diese Veranstaltung Berlin trägt Kippa war aus meiner Sicht eine... Ich möchte über die Performance, das wir haben gesehen mit der Kippa. Genau, ich möchte das erklären. Nicht getan. Die Veranstaltung war eine Veranstaltung gegen die Deutschen, denn die hat wieder so den Schuldkult zementiert, diese Veranstaltung. Und das ist eben etwas, was ich ablehne. So, und da war mir dann eben hier die künstlerische Freiheit zur Hand. Aus meiner Sicht, ja. Ja, wenn der Berliner Bürgermeister dort dann mal wieder wirklich vor aller Augen öffentlich zu Kreuze kriecht, darf man vielleicht nicht sagen, zu Kippa kriecht und zusichert, dass auf keinen Fall Gelder gekürzt werden im Kampf gegen Antisemitismus und sowas, nachdem das vorher so ein bisschen so klang, was er vielleicht gesagt hat, und nachdem immer wieder die historische Schuld und Verantwortung der Deutschen da wiederholt wurde, kam mir das vor wie eine antideutsche Veranstaltung. Und außerdem, das waren zwei Araber, die sich da in diesem Video auftraten, wo der eine gepeitscht wurde. Wir wissen nicht, was dem vorausging. Auf jeden Fall werden in Deutschland immer wieder deutsche Mädchen von Ausländern umgebracht oder misshandelt oder geklaut. Aber da gibt es nie irgendeine Veranstaltung dafür. Und jetzt wird jemand, der sich eine Kippa aufsetzt, von einem als ein Araber, von einem anderen Araber irgendwie aus irgendeinem Grund auch immer gepeitscht, und dann ist sofort die Straßensperrung, hohe Politiker, ein paar tausend Berliner kommen dahin und machen dieses Theater mit. Und die sind alle antideutsch. Ja, genau. Alle Politiker und Menschen, das war bei dieser Veranstaltung das kritische Prinzip. Wenn man diesen Schuldkult nährt und immer darauf rumreitet, dann ist man antideutsch tatsächlich. Können wir zurückgehen zu dieser Performance, das Sie haben gemeint mit der Kippa? Warum machen Sie so etwas? Warum machen Sie der Kippa lächerlich? Warum lachen Sie über die Kippa? Ich habe die Kippa nicht lächerlich gemacht, sondern Sie diese Veranstaltung. Sie haben total lächerlich gemacht. Sie haben gedreht mit einem ironischen Lächeln auf dem Gesicht. Ich bin Regisseur, das ist das Problem hier. Ich sehe in meinen ganzen Tagen, wer spielt mit. Wer spielt mit Wahrheit, wer spielt mit, wer ist authentisch, wer spielt, was liegt hinter der Fassade. Und ich möchte wissen, warum Sie haben so die Kippa präsentiert. Würden Sie so ein Kreuz so präsentieren oder ein Kopftuch so präsentieren? Es kommt immer darauf an, in welchem Rahmen ich das tun würde. Und wie ich ja eben schon gesagt habe, diese ganze Veranstaltung war aus meiner Sicht eine Farce. Und, ich würde gerne, wie können Sie ein Kippa so präsentieren, wie der Anfang von Ihrem YouTube-Video, und sagen, das ist nicht antisemitisch? Die Kippa wurde als antideutsches Requisit missbraucht bei dieser Veranstaltung. Ist ein Requisit. Die Kippa ist ein Requisit. Nein, ich habe gesagt, sie wurde als Requisit missbraucht. Sie haben mich schon verstanden. Sie haben ein Kippa auf Ihrem Kopf gemacht. In Ihrer Wohnung. Sie haben angefangen zu sprechen, Sie haben gedreht mit Ihrer leicht ironisch-sarkastischen Lächeln und haben den Kippa präsentiert. Genau. Wir sind nicht Idioten, Herr Nehling. Wir wissen ganz genau, was steckt hinter das. Ich frage, warum haben Sie so präsentiert? Das Video kam mir ganz gut an. Und ich bin Journalist und ich bin aber auch ein bisschen Künstler und auch Performer. Man muss ja immer gucken, wie man Inhalte präsentiert. Sie sind Performer. Selbstverständlich. Sie machen Kunst. Ist unter anderem, Kunst, was wir machen jetzt? Jede Präsentation, jeder Inhalt muss ja auf eine gewisse Art präsentiert werden. Da fragt man sich, auf welche Art und Weise kann ich welchen Inhalt präsentieren. Lassen wir zurückgehen zu ein bisschen mehr von dieser Berlin-Trägt. Der Weltoffenheit und Toleranz. Das ist mit Blick auf unsere Geschichte und besonders auf den Völkermord in den europäischen Juden alles andere als selbstverständlich. Denn von hier aus wurden Menschen entrechtet, verfolgt und ermordet. Wir dürfen so etwas nie wieder zulassen. Langweilig. Mantra, langweilig. Ja. Können Sie erzählen, was bedeutet erst ein Mantra? Warum haben Sie das gesagt? Naja, ein Mantra ist ja etwas, was man immer wieder wiederholt aus so gebetsmühlenartigen Gründen, aus zu meditieren oder sowas. Und dieses, wir dürfen so etwas nie wieder zulassen, ich weiß nicht, wie viel zigtausend Mal das jedes Jahr in Deutschland irgendwo zu lesen ist, zu hören ist oder so und so weiter. Und deswegen habe ich das da hingeschrieben, Mantra. Und langweilig, weil es mich tatsächlich langweilt, dass wir ewig darauf rumreiten müssen. Langweilig. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass mich dieses ganze Mantra gerade wir als Deutsche und die ewige Schuld und sowas, das langweilt mich, dass das immer wieder repetiert wird. Ich glaube, Herr Müller hat das nicht als Mantra gemacht. Er hat sehr klar gesagt in der Veranstaltung, was er denkt und was er glaubt. Ich glaube, Millionen Deutschen auch glauben das. Das ist keine Schuldkultur, das ist eine Erinnerungskultur. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Schuld und Erinnerung. Der israelische Botschafter in Berlin hat gesagt, Israel hat ein Interesse daran, dass der Schuldkult möglichst lange aufrechterhalten bleibt in Deutschland. Dass die Schuld des Holocaust möglichst lange hier präsent gehalten wird, denn das nützt Israel etwas. Das heißt, Juden haben ein Interesse daran. Ich rede nicht über die israelische Botschaft, ich bin nicht über Israel. Er ist ein Jude und er hat ein Interesse daran. Das geht nicht nur für ihn, das geht für viele Juden. Gut, so, und langweilig, weil Sie denken, die ganze Schuldkultur langweilig. Ja, sicher. Also ich sammle Zeitungsausschnitte zum Beispiel auch. Und ich würde mal sagen, in 7 von 10 Zeitungen ist mindestens ein Artikel, meistens sind es mehr, wo es irgendwie um dieses Thema deutsche Schuld geht, Holocaust, deutsche Verbrechen und so weiter. Und das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten hier hören. Und ich meine, das ist ganz, ganz bewusst so eingeführt. Denn das Prinzip der Umerziehung, was die Amerikaner ja dezidiert vorgesehen haben für Deutschland nach dem Krieg, das wirkt immer noch. Und zwar, je länger das zurückliegt, desto intensiver muss dieses Prinzip verfolgt werden, der Umerziehung. Und das eben jetzt gerade dadurch, dass ständig das wiederholt wird in den Zeitungen, im Fernsehen, aus solchen Veranstaltungen. Mhm. Können wir weitergehen mit der Sache, weil Sie sagen, Sie schreiben etwas sehr interessant jetzt. Weiter mit dieser. Berlin steht in unverbrüchlicher Solidarität an der Seite Israels. Stadt besuchen und manche länger oder für immer bleiben. Super. Junge Israelis lieben Berlin. Jüdisches Leben und jüdische Kultur gehören wieder zu unserer Stadt und ich empfinde das als ein großes Geschenk und als großes Glück. Was genau ist daran jetzt das große Geschenk? Und das große Glück, ja. Jüdische Leben in Berlin. Das ist eine Frage, die ich habe. Wenn der Herr Müller sagt, es ist ein großes Geschenk, ein großes Glück, dann würde mich interessieren, was meint er genau damit? Worin besteht das? Was denken Sie, dass er meint? Ich weiß es nicht. Ja, natürlich, Sie wissen. Sie spielen jetzt ich kann diese, mir denken. Diese, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sie machen das natürlich für strafbare Sachen sehr, sehr, sehr klug. Aber Sie haben eine Frage auf Ihre Video. Das bedeutet, Sie haben Meinung über vielleicht eine mögliche Antwort. Das könnte sein. Das muss auch nicht so sein. Ich kann mir denken, dass Herr Müller das als Glück empfindet, weil er dadurch sich vielleicht Absolution verspricht. Weil er vielleicht auch ein Opfer dieses Schuldkultes ist und denkt, jetzt wenn wieder viele Juden hierher kommen und gerade nach Berlin, in seine Stadt, dann kann ihm das ein bisschen Leichtigkeit geben, Erleichterung geben. Das könnte ich mir vorstellen. Und Sie denken, das ist nicht ein Glück, dass so etwas passiert? Warum sollte das ein Glück sein? Dass jüdische Kultur kommt zurück in Deutschland? Nochmal, warum sollte das für uns Deutsche ein Glück sein? Weil es war ein wichtiger Teil von deutscher Kultur, von dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Jüdische Leben und jüdische Kultur war ein Teil von deutscher Kultur. Ich interessiere mich als Deutscher für die deutsche Kultur, für das deutsche Leben. Deutsche Kultur ist viele Sachen. Und Judentum und jüdische Kultur war ein riesengroßer Teil von deutschem Leben, besonders im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert bis 33. Ich würde sagen, es gibt ganz klar einen Unterschied zwischen jüdischer Kultur und deutscher Kultur, jüdischem Leben und deutschem Leben. Nicht umsonst gibt es Kunstveranstaltungen, wo es Symposien gibt zu genau diesem Thema. Ja? Wie kann die deutsche Kultur im Gegensatz zur, oder die jüdische Kultur im Gegensatz zur deutschen Kultur hier in Berlin leben? Oder in der Frankfurter Allgemeine war eine Beilage, jüdisches Leben in Deutschland bedroht. Ja, ich möchte reden über die Vergangenheit und die jüdische Kultur in Deutschland. Das war sehr verbunden mit deutscher Kultur. Was? Die Komponisten, die Autoren, die Dichter, die Maler, die Dirigenten, die Sänger, die Darsteller, die Regisseure. Alle diese Menschen, die Filmmacher, alle diese Menschen waren Deutsche, die waren deutsche Juden, aber sie gehört in ihrem kulturellen Bereich zu einem Teil von Deutschland. Sie war ein Teil von deutscher Kultur. Sie lebten hier und Sie haben hier das Land geprägt. Nein, Sie leben hier seit 100 Jahren in vielen Fällen. Das sage ich doch, Sie lebten hier. Oder leben jetzt wieder hier. Sie waren nicht Deutsche. Sie waren nichts zu tun mit deutscher Kultur. Sie sagen, dass alle diese Menschen hat nichts zu tun mit deutschen Leuten und deutscher Kultur. Das ist die Frage. Ich habe mit mehreren Juden auch genau schon darüber gesprochen. Nein, das können Sie nur Sie beantworten. Sie können antworten. Ich habe Sie eine sehr klare Frage. Gehören diese jüdische deutsche Künstler und Dichter und alle diese jüdische Elemente in deutsche Kultur bis 1933, gehören sie zur deutschen Kultur oder nicht? Sie haben hier als Kulturschaffende gewirkt. Wenn ich mir anschaue, aber welchen Einfluss sie teilweise hatten, jüdisches Theater, jüdische Filme, über jüdische Musik kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, ich bin jetzt kein großer Musikkenner, dann würde ich sagen, dass es nicht unbedingt den Deutschen hier genutzt hat. Es war sehr oft etwas verrucht und anrüchig, und gerade die goldenen 20er, die auch mal so gehypt waren, die wurden auch sehr geprägt durch jüdische Theater und Lichtspielhäuser. Das war jetzt nicht unbedingt was zum Vorteil. Deswegen wundert mich immer, dass Herr Müller Sie sagt... Sie wissen nicht, was der Vorteil war. Ja, ich will, wissen Sie das bringt, denn? Ja, natürlich, ich weiß das. Es bringt viele, viele reiche, wunderbare Dimensionen zur deutschen Kultur. Reich? Sie meinen Geld? Nein, ich meine reich in Ideen. Wenn Frauen anfangen zu rauchen und sich in Nachtclubs die Nächte vertreiben, anstatt zu Hause zu sitzen und sich um Kinder und Familie zu kümmern, ist das kein Reichtum aus meiner Sicht. Wir reden über zum Beispiel der goldenen 20er Jahre. Das war natürlich ein großer Teil von jüdischen Künstlern und Autorinnen dieser Zeit. Und Sie sagen, dass eigentlich das Friedrich, das war ein negatives Element in deutscher Kultur. Ist das, was Sie sagen? Ich sage, der positive Einfluss erschließt sich mir nicht unbedingt. Ich habe Franz Kafka gelesen. Ich fand Franz Kafka hochinteressant. Gerade das Schloss oder auch das Urteil, wo es eben, oder der Prozess besonders, ja, wo teilweise Dinge irgendwie schon vorhergesehen werden, die wir jetzt erleben. Dass man nämlich gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich steht, was man eigentlich sagen darf und was nicht. Und man ist irgendwie schuld, man weiß gar nicht genau warum. Und das wurde in der Prozess sehr schön dargestellt. Unter diesem Aspekt fand ich es ganz gut. Aber in den Aspekt von jüdischen Künstlern in Berlin in 20er Jahren, das ist eigentlich rein Antisemitismus, was du sagst. Nein, Sie sagen, das bringt nichts zu der deutschen Kultur. Das gehört nicht zur deutschen Kultur. Das ist meine Auffassung. Das ist rein Antisemitismus, was ich sage. Erstens ist es Quatsch. Also Fakten, es ist Quatsch, was ich sage. Historisch und künstlerisch und kulturell. Das ist Quatsch, was Sie sagen. Zweitens, das ist absolut Antisemitismus pur. Und wenn ich sage, dass mir Jazz nicht gefällt und Blues und sowas, ist das dann anti-amerikanistisch? Sie sagen das nicht. Sie hat gesagt vorher, dass ich kann als Jude definieren, was Antisemitismus ist. Naja, dann sagen Sie, das ist Antisemitismus. Und dann sagen, ist es das. Das ist von Kopf bis Fuß rein Antisemitismus, was du sagst. Wenn Sie das sagen, dann ist das so. Gut. Ich habe ein drittes Video, das ich möchte mit Sie teilen. Können wir bitte gehen zu meinen... Diese furchtbar monströse Nazi-Oma, bitte. Aha. Ursula Haverbeck. Und Sie beleidigen sie gerade. Sie sagen furchtbar monströse Nazi-Oma. So, Sie haben ein kurzes Interview gemacht mit diesen zwei Frauen. Ursula Haverbeck, ja. Ein beurteilte Holocaust-Leugnerin, zusammen mit einem bekannten Antisemiten, Angela Schaller. Ja? Angela Schaller hat ein Hakenkreuz-Tattoo, so ich weiß. Ist oft echt? Bei Neonazi-Prozessionen. Woher wissen Sie das denn? Das ich habe nicht. Research gemacht. Vielleicht, ich bin falsch. Direkt was ich lese. Vor Ort? Dann, sie hat auch viele Neonazi-Prozessionen gemacht. Und ich lese ein bisschen über, was sie hat geschrieben auf ihrer Facebook. Im Moment, sie haben ein Gespräch mit diesen zwei Damen gehabt. Und es ist sehr klar zu sagen, dass diese zwei Frauen sind nicht latent oder passiv Antisemit. Sie sind von absolut Kopf bis Fuß große Antisemit. Ist beurteilt oft. Angela Schaller hat so etwas auf ihrer Facebook-Page geschrieben, andere Nom de Plume, ich lese das für Sie. Von des Juden Angesicht, der fiese Teufel zu uns spricht. Der Teufel, der in jedem Land als böse Plage ist bekannt. Wollen wir sein vor Juden befreit, voll Frohsinn und Zufriedenheit. Dann muss die Jugend mit uns streiten und uns von jüdischer Teufel befreien. Lieber auf ihre Facebook. Sie haben mit diesen zwei Damen gesprochen. Am Ende des Gesprächs, sie sitzen und quatschen. Frau Ursula Haverbeck, nehmen wir mal an, vielen von euch wird sie ein Begriff sein. Es vergehen ja wenige, selten Wochen, in denen man nichts von ihr liest. Jetzt ganz aktuell haben wir wieder gelesen, dass sie... Nein, das ist vorhin. So, haben Sie nicht gehört, was das ist? Doch, drei letzten 30 Jahre. Große Ehre. Nein, nein, zurück, bitte. Große Ehre. Nein. Ja, hallo, liebe Freunde. Ich habe heute die große Ehre, neben der Grande Dame der Freiheit für die sitzen. Ja. So. Sie habe die große Ehre, mit ihr zu sprechen. Genau. Was meinen Sie, warum habe sie Ehre, mit dieser Frau zu sprechen? Sie fürchtet weder Tod noch Teufel, kann man so sagen. Sie weiß ja, was passieren kann. Sie nimmt es in Kauf. Und da ziehe ich meinen Hut davor. Sie musste ins Gefängnis, sie ist 90 Jahre alt und muss jetzt wahrscheinlich vier Jahre ins Gefängnis. Was Sie sagen, ist eine Unverschämtheit. Das sagen Sie. Das sagen Sie. Frau Haverbeck ist immer freundlich und immer zurückhaltend und sachlich. Sie ist nicht immer freundlich. Ich habe Videos gesehen, was ist absolut nicht freundlich. Es hängt davon, mit wem sie redet. Ich bin sicher, wenn ich rede mit Frau Haverbeck, sie wird nicht zu mir freundlich sein. Ich bin mir sicher, sie wäre freundlich mit Ihnen. Ich bin absolut 100%. Sie würden, ich wette nicht. Sie sitzen auf diesem Sofa mit dieser bestrafte, verurteilte Holocaust-Leugnerin, dieser Omen-Nazi, dieser furchtbar monströse Mensch. Ja? Hören Sie, was Sie sagen? Hören Sie, wie voller Hass Sie sind gerade? Ich habe den Hass, ich habe Leidenschaft, weil ich habe gehört, was Sie, ich habe Interviews gesehen, ich habe gehört, was Sie hat über jüdische Menschen gesagt, über den Holocaust gesagt, über die Shoah gesagt, über die ganze Nazi-Zeit gesagt. Was hat sie denn gesagt? Ich stelle Fragen hier, das ist meine Interview, ja? Und alles, was sie sagt, und Sie können dann sagen, es ist eine große Ehre, mit dieser Frau zu sitzen. Sie setzt sich für die Interessen des deutschen Volkes ein. Und auf eine Art und Weise, wie es wenige tun. Und deswegen war es für mich eine Ehre. Der ganze deutsche Volk. Sie spricht für das ganze deutsche Volk. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, wer deutsches Volk ist. Alle Menschen in Deutschland. Die Deutsche sein möchten. Okay. Es gibt viele Deutsche, die sind, die möchten keine Deutschen sein. Die bezeichnen sich als Weltbürger oder als Europäer, weil sie Deutsch als Makel anerkennen. Wo kennen Sie das diese sind Menschen? Die Antifas. Es gibt ganz viele Antifas, die hassen Deutschland, die wollen Deutschland abschaffen. Die würden sich niemals als Angehöriger des deutschen Volkes beschreiben. Aber so, die meine ich natürlich nicht. Sie spricht für das ganze deutsche Volk, das möchte Deutsche sein. Ja. Und wenn man sitzt da auf Internet und hört, was Sie sagen, dann man weiß als Deutscher, sie spricht für mich. Sie denken, dass die Mehrheit von Deutschen sind hinter so etwas ein Gedanke? Die Mehrheit sicherlich nicht, weil die Mehrheit durch diese Umerziehung extrem seelisch durcheinander gebracht wurde. Also Verschwörungstheorie. Ja. Nein, Umerziehung ist keine Verschwörungstheorie. Das ist nachzulesen, dass es Sinn war der Besetzung Deutschlands nach dem Krieg, die Umerziehung. Re-Education. Und Frau Schale? Mit ihr habe ich nicht gesprochen. Ja, sie war da vorher. Sie genau, sie hat mich damit hingegangen. Ich habe sie dann gebeten, wegzugehen, weil ich mit Frau Haverbeck alleine sprechen wollte. Mhm. Ich habe Frau Schaller ja da nicht interviewt. Und ist Frau Schaller ein Teil von ihrem Bild von deutschem Volk und deutscher Identität? Frau Schaller setzt sich für Dinge ein und sie ist auch sehr vehement teilweise dabei. Ich frage mich immer, wenn jemand so tätowiert ist, sie ist auch sehr tätowiert, und Hakenkreuz habe ich jetzt nicht gesehen. Ne? Aber Menschen, die sehr tätowiert sind. Sie macht eine Hitler-Salute in einer Video auf der Tanzfläche in Dürndl und macht Hitler-Salute. Ach so. Ja? Ja, kann man sich auch fragen, warum ist es denn verboten, eigentlich die Hand zu heben? Das sind ja auch Dinge, wir haben hier die Freiheit der Weltanschauung in Deutschland, aber es ist verboten, Nationalsozialist zu sein. Da frage ich mich, wo ist denn diese Freiheit der Weltanschauung hier? Warum ist eine Geste verboten? Das ist ja alles irgendwie merkwürdig. Das letzte Video, ist der Holocaust-Gedenktag. Mhm. Ich finde eigentlich von einer von den grausamsten Sachen, die Sie machen. Finden Sie? Ja. Sie sprechen für 10 oder 15 Minuten in große Detail von diesem Buch von der Soziologin Eugene Kogel über die schlimmste Sache in der Konzentration. Mhm. Sie benutzen einen Ton, das ich finde ein gespielter Ton ist. Man weiß nicht eigentlich, wie man das interpretieren soll. Mhm. Aber was passiert am Ende ist sehr interessant. Können wir das jetzt sehen? So, wir hören ein bisschen von, was Sie hier sagen. Ja. Ein bisschen Geduld. Sie hielt die Pistole und schoss ihn nieder. Bei dem anschließenden Handgemenge wurde die Frau ebenfalls erschossen, sodass sie wenigstens dem Gastod erging. Von einer sechsköpfigen Familie tötete Moll einmal in Anwesenheit aller, zuerst das Jüngste, dann die älteren Kinder, zuletzt den Vater und die Mutter. Auschwitzer SS Mordbestien, die nach der Evakuierung des dortigen Konzentrationslagers und der von ihnen durchgeführten Sprengung der Gaskammer Anfang 1945 nach Buchenwald kam, konnten sich im Rausch ihrer Schandtaten nicht genug rühmen. Sie waren Skull. Sie sagen, sie haben nichts mehr zu sagen, nichts zu sagen, und dann spielen sie diese Musik. Ja. Warum? Die habe ich immer gespielt in den Videos. Aber wissen Sie, dass nach einer Stille, das kommt diese Musik, das ist eine inszenierte Sache. Da. Was heißt eine inszenierte Sache? Diese Musik ist eine Zirkus-Tingle-Tangle-Vodewind-Musik. Das ist eben, war so mein Konzept in meinen Videos. Das kommt am Abschluss in meinen Videos. Aber Sie sind nicht gelangweilt von diesem Thema. Meinen Sie jetzt der SS-Staat von Kuba? Nein, der ganzen Rede, das Sie hatten. Sind Sie gelangweilt von das? Ja, das war ja an diesem Tag, der Holocaust-Gedenktag, am weltweiten Holocaust-Gedenktag. Mhm. Aber Sie und sind da habe ich einen Beitrag dazu gemacht. Aber sind Sie gelangweilt von diesem Thema? Also dann hätte ich es ja nicht gemacht. Ich hätte ja das nicht vorgelesen, wenn ich dann davon gelangweilt wäre. Aber warum haben Sie diese Stille gemacht und dann diese Musik benutzt? Weil das ist für mich eine inszenierte Form von Antisemitismus. Sie machen alles, was Sie haben vorher gesagt, lächerlich. Naja, ich muss sagen, was Kogan geschrieben hat, es hört sich für mich an wie eine inszenierte Form von Anti-Germanismus. So. Die Sprache, die er verwendet. Er schreibt zwar in seinem Vorwort, dass er einen sachlichen Bericht abliefern wird. So, Sie sind die Opfer. Aber wenn er dann von Nazi-Bestien und sowas spricht. So, Sie sind die Opfer von der Shoah. In diesem Buch im Vorwort schreibt Kogan, dass eine Abteilung der psychologischen Kriegsführung ihn beauftragt hat, einen Bericht zu verfassen. So, sind Sie die Opfer von der NS-Zeit? Sind Sie ein Opfer? Nein, ich nicht. Ich bin 1980 geboren. Ja, aber emotional ein Opfer. Sind Sie ein Opfer von dieser Zeit? Weil Sie leiden mit so viel Probleme. Ich bin ein Opfer dieses Schuldkultes, das ja. Sie sind Opfer von der Schuld. Genau. Ja. Gut, wir haben ein paar jetzt, was ich finde sehr interessant. Sie sagen natürlich, Sie benutzen diese leicht ironische, sarkastische, ich muss ehrlich sagen, sehr schlecht gespielte Antisemitismus, obwohl ich glaube, sehr echt, Herr Merling. Und auf Ihre YouTube... Sie meinen Anti-Judaismus eigentlich, richtig? Anti-Judismus. Ja. Das gibt eine Menge Reihe von Menschen, das kommentieren auf Ihre Videos. Ja. Sie kommentieren, sie schreiben das auf YouTube. Ja. Ich möchte just nur ein paar lesen, das von unterschiedlichen Videos. Das alles von Alfred S., das alles wird ein böses Ende, haben für die Kippa-Träger, die immer jammern und erpressen. Wer hat dann 9/11 uns gebracht? Wer bringt die Invasoren ins Land? Wie ich diese wurzlose internationale Krieg hasse, Bitcoin-User. Man hat auch Langemart, Rothschild, die alten Teufelsanbeter, Free, Sharpshooter, die Wurzel aller Übels, Goldjunge, die Judensaal gefällt mir, smal, Nachtwächter, es bestimmt nicht die einzige Judensau, die in Deutschland abhängt. Wissen Sie, was eine Judensau ist? Ja, natürlich, ich weiß. Wir kommen zu das in einem Moment. Ich weiß ganz genau, ich habe viel über Judensau beschäftigt. Wir kommen zu das in einem Moment, ehrlich. Dann es gibt andere Sachen hier. Jüdische Zinsgeldsystem muss weg, dann Friede, Regina Kniebrode, Juden können nur Schuldkeuler, die würden sich nie eine offene Diskussion stellen. Drecksjude, Jean-Pierre Carabas, mein Gott, wie affenblöd sehen diese schwarz gekleidete Frösche auf dem Bild aus, deine Bilden, mit diesen Schläfenlocken, mit dicken Hüten. Irgendwie sehen die immer aus, als würden sie zum Himmel stinken. Act Horst Wessel mit einem Foto von einem jungen Horst Wessel. Wenn man die Judenvögel schon sieht, bekommt man Gänsehaut. Mhm. So, das ist nur eine Sammlung von vielen, hunderte Sachen. Warum haben Sie nicht diese Kommentar gelöscht oder zu YouTube reported als eigentlich Hass-Speech? Also zum einen ist es so, dass ich wirklich sehr viele Kommentare immer unter den Videos habe und ich nicht ständig die Zeit habe, da zu sitzen, mir die Kommentare anzugucken. Ich bin sicher, Sie reden. Ich lese. Jeder Kommentar, das ist über Sie geschrieben. Nein, das stimmt gar nicht. Das kann gar nicht sein. Das schaffe ich zeitlich gar nicht. Aber würden Sie das dann bitte YouTube kontaktieren? Würden Sie das morgen das machen? YouTube kontaktieren? Das muss ich alle nicht. Deine, warum nicht? Weil es ganz viele gibt, die sehr, sehr flink sind und solche Dinge melden bei YouTube. Mir wurden schon Videos gesperrt, wo ich mich echt fragte, was ist denn an diesem Video verkehrt? Und dann dachte ich mir, okay, es muss an den Kommentaren liegen. Das heißt, es gibt diese Gruppe der YouTube Heroes, die sogenannten, die sichten Videos, die eben potenziell hetzerischen Inhalt haben. Und dann melden sie das und dann wird das oft gesperrt. Nehmen Sie Verantwortlichkeit für was diese Menschen schreiben? Nein, das ist deren Meinung. Ja, aber das ist inspiriert und von Ihrer YouTube-Sache. Ja, das sind mündige Bürger. Wenn die das schreiben, dann schreiben die das. Also Sie haben kein Problem, dass diese Sätze stehen auf Ihre YouTube-Videos. als Kommentar. Wenn jemand schreibt, dass er, was hat er gesagt? Ich krieg ein zu viel, wenn ich diese Judenvögel nur sehe, glaubt er, geschrieben. Ne? So was war das, glaube ich. Wenn Horst Wessel, wenn man die Judenvögel schon sieht, bekommt man Gänsehaut. Ne, dann ist das ist ein Ausdruck seines Empfindens. Das ist ja nicht, dass ich ihn gebeten habe, sowas zu schreiben oder das nahegelegt habe. Das ist sein Empfinden. Das ist eine Äußerung seines Fühlens, ja, seiner Wahrnehmung. Weil sie melden nicht, das wegzunehmen, bedeutet, sie sind dann von seiner Meinung. Weil es auf ihre Page. Ne? Das bedeutet, sie sind ein Teil von dieser... Ich stehe für Meinungsfreiheit ein. Wenn das seine Meinung ist und er teilt die kund, dann ist das auch seine Meinung. Und dann, wenn es eine furchtbare Meinung ist, es bleibt da. Sie denken, dass sie haben keine Verantwortlichkeit für was ist über ihre Sachen geschrieben. Wenn jetzt zum Beispiel jemand schreiben würde, diese Judenvögel müsste man alle vergasen. So, den würde ich natürlich löschen, denn das wäre ein Aufruf zu einer Straftat. Ja, aber wir haben viele Sachen, die sind auf der Grenze, sehr grenzwürdig auf diese Sachen. Genau, grenzwürdig ja, aber da bin ich, ich bewege mich ja selbstständig auf der Rasierklinge. Ja, es langweilt nicht diese Themen, wenn sie schreiben Sachen wie das, das langweilt sie nicht. Ich habe vor kurzem gerade noch mal eine Bibel gelesen, den Esau-Segen. Das sagt ihm bestimmt was, oder? Dass ich Esau, das Joch Jakobs, von den Schultern nehmen kann. Und wer für wen Esau steht und für wen Jakob steht, ist ihm sicherlich auch ein Begriff. Die Geschichte kennen Sie? Ja, aber ja. Ich kenne natürlich. Und Jakob steht für das Judentum und Esau steht für die Nicht-Juden. So, und in Ihrer Meinung. Das ist nicht meine Meinung. Natürlich ist es Ihre Meinung. Es gibt viele Interpretationen. Ich hab ganz viele. Ja, genau. Die Bibel hat viele talmudische Interpretationen. Ja. Man kann ich habe einige dazu gehört oder gelesen. Sie können viele, viele Interpretationen machen für jeden Satz der Bibel. Aber die Bibel ist nicht ein historisches Dokument. Die Bibel ist Märchen, die Bibel ist Fantasie. Interessanterweise berufen sich viele, gerade Juden, auf die Bibel, indem es darum geht, dass sie auserwählt sind. Und die vergessen oft dann, dass eben auch diese Esau-Geschichte dazukommt und dass es für uns alle das Beste wäre, wenn sich Esau vom Joch Jakobs befreit. Rücken. Ja, also so ein bisschen Wasser. Sekunden. 30 Sekunden, was bis dein Schulter ist. Ja, wirklich, ich muss ganz kurz. Das ist auch ein schweres Ding, wa? Ja. Ja. Herr Nerling, was ist eigentlich Ihr Ziel mit all Ihren Videos und Ihren Kommentaren? Was wollen Sie? Eine friedliche Welt, aber in der die Völker frei leben können. Deutschland. Sie fragen mich, was ich will, da darf ich doch antworten. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nur an Deutschland interessiert sei. Ja, es geht aber warum viel sind mehr. So von vielen von deinen Kommentaren und Videos voll von Hass und Intoleranz? Weil viele Linke auch kommentieren bei mir. Das ist der Grund, warum ich voll verpasst. Ich möchte Sie persönlich fragen. Ich rede nicht über die Linke. Sie sind nicht hier zu sprechen. Sie sind hier zu sprechen. Warum sind Sie so voll von Hass und Intoleranz? Ich bin nicht voller Hass. Ich bin voller Liebe. Sie sind voll von Liebe? Ja. Für jedes Geschöpf auf der Welt. Aha. Und Sie haben keinen Hass? Nein. Aber alles, was wir gesprochen haben vorher mit den Videos, den Kommentar, Ihre Meinung, Sie teilen Menschen. Das bedeutet, Sie sagen, das ist eine Gruppe hier und ein Gruppe da und ein Gruppe da. Sie entscheiden natürlich, was diese Trennung ist. Ja, aber das Ihre Sprache, Ihre Haltung ist voll von Hass und Intoleranz und Antisemitismus. Ja, das sagen Sie immer wieder, ne? Ja, aber ich sitze hier als Jude. Habe ich irgendwas gegen Juden gesagt, jetzt, als wir hier saßen? Sie haben viel gesagt gegen Juden. Sie haben benutzt eine Form von Dog Whistle. Ja, Sie kennen diese Form. Nee, sag mir nichts. Dog Whistle ist etwas, benutzt jetzt in amerikanischer Politik, wie Donald Trump, wann ein Hund, man hat einen Pfeifer, ja. Man pfeift, der Hund, nur der Hund kann das hören. Ich habe einen Hund, ich habe einen Pfeifer. Ja. Und man, ich weiß, was Sie meinen. Nur der Hund hört das, weil es eine Frequenz, dass nur Hunde hören. Und wer sind die Hunde, die den Antisemitismus immer in Äußerungen hören? Die Menschen, das sind auf ihre Meinung, die Hunde. Sie sind ein Dog Whistler. Und was sie machen, ist, sie benutzen in einem sehr, sehr, eigentlich nicht so klug, aber sehr, sehr ironische Form, Themen, und sie machen diese Dog Whistle von alle diese Menschen auf YouTube, und alle die Menschen, die sagen, ja, go Herr Nehrling, Herr Nehrling hat recht. Und wenn sie sagen, ich habe nichts antisemitisch gesagt, ich bin voll von Liebe, alles was ihr sagt und alles wie sie präsentieren, wir sagen, ah, Kippa, ah, Kippa, langweilig nicht, hahaha, alles diese nonchalant Koketterie, das sie machen, ist Dog Whistle Antisemitismus. Interessantes Wort und interessante Erklärung. Und die Menschen, das haben die Frequenz, das kann diese Frequenz hören, wissen ganz genau, was sie sagen und denken. Ganz genau. Also mit anderen Worten, es geht nicht mehr darum, was man sagt, sondern wie andere das wahrnehmen und aufnehmen. Eine Kombination von was man sagt und wie man sagt. Ja? Sie machen eine Kombination von dieser Sache. Aber sie sind, Herr Nehrling, von Kopf bis Fuß ein rein Antisemit. Das ist schön, dass Sie das so sagen. Ja. Ich frage mich, wenn es antisemitisch ist, über Dinge zu sprechen, Dinge anzusprechen, dann darf man fast überhaupt nichts mehr sagen, oder? Sie sind nicht voll von Liebe, Sie sind voll von Intoleranz. Ja? Sie möchte eine Welt haben, wo Menschen sind getrennt durch unterschiedliche Sachen. Sie offen keiner Positivlösungen für alle der Herausforderungen. Doch, nein, doch. Nein, wollen Sie hören? Wollen Sie nein, ich möchte nicht hören. Wollen Sie gar nicht hören? Ich lese und ich habe über Sie gelesen, ich habe Videos, ich habe genug. Jetzt sprechen Sie mit mir. Ich möchte nur sagen, weil wir kommen zu dem Ende der Sache, dass ich bin jetzt fertig, dass ich finde, Gott sei Dank, dass die Mehrheit von Deutschen sind mit Ihnen. Gott sei Dank. Ja, und leider sind die Mehrheit von Ihnen so wie Sie. Sie wissen, was im Talmud steht, oder? Naja. Und wer Menschen einteilt. Ich meine, weil Sie sind eine Schande für die Welt. Ja, eine Schande für die Welt. Beleidigend auch, ja. Ne? Ja, haben wir alles auf Band, ne? Das ist Dokumentarfilm. Also, wer ist gehasserfüllt? Das ist Dokumentarfilm. Wer ist eine Schande für die Welt? Hochinteressant. Dreisat, ZDF, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ja, schön. Ich war freundlich. Ich habe nichts gemacht.